Man hat's ja wirklich nicht leicht auf dieser Welt. Tja, wenn alle Engel wären. Aber leider, leider gibt's eine Menge Leute, die alles andere als Engel sind. Zum Beispiel die Frau, die sich in Meister Eders Werkstatt so komisch benommen hat und die dann noch dazu... Aber langsam, ich will nicht gleich die ganze Geschichte erzählen. Fangen wir schön beim Anfang an. Also, es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder reparierte einen sehr schönen alten Stuhl, dessen Sitz und Lehne mit einem wundervollen alten Gobelinstoff bezogen war. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dichtete. 72 Mäuse trippeln leise, aber laut Katz miaut. Da bleibt den 72 das Herz stehen. Und so sind noch viel Läuser, die Mäuse, die Mäuse. Das sind dann die überhaupt allerläusesten Mäuse der Welt, nicht wahr? Also wenn nicht mal mehr ihr Herzklopfen zu hören ist und die böse Katze, die kann da nicht eine einzige Maus fangen. Mhm. Weißt du was? Du sollst nicht nur sagen, du sollst ein bisschen mehr sagen. Wenn das doch so eine tiftelige Arbeit ist, Pumuckl. Was denn dort? Pumuckl, gehst du gleich runter von dem Stuhl da. Warum? Am Ende bringst du noch was dran hin. Das ist so ein wertvolles Stück. Direkt museumsreif ist das. Ja, ich bin auch museumsreif, aber kein Mensch musiert mich. Und mein Gedicht, das war muhörumsreif, aber kein Mensch muhört mein Gedicht. Also geh, tu dir nicht gleich wieder leid. Schau dir lieber dabei richtig den Überzug von dem Stuhl da an. Ja, ja. Wie fein die Blumen da drauf gestickt sind. Und dazwischen der Vogel und da noch ein Vogel. Eine wunderschöne Gobelinarbeit. Eine echte. Ja, und deshalb ist das ein echter Nicht-Darauf-Sitzstuhl. Auf keinen Fall dieser Stuhl, wo du mit den Füßen draufsteigen darfst. Auch dann nicht, wenn ich sie vielleicht irgendwann mal gewaschen habe. Also ich meine, die Füße. Es könnte ja sein, dass ich mir mal irgendwann. Mir ist lieber, Pumuckl, du kommst weder gewaschen noch ungewaschen dran hin. Ich bin froh, wenn der Kunde den wertvollen Stuhl morgen abholt und wenn ich die Verantwortung los hab. Der Pumuckl ist um den Stuhl in respektvollem Abstand herumgegangen und hat sich dann wieder in seine Schaukel gesetzt. Und es wäre dem wertvollen Stuhl wirklich nichts passiert, wenn nicht eine Frau in die Werkstatt gekommen wäre, die nicht gerade angenehme Eigenschaft hatte, alles mit den Fingern anschauen zu müssen. Ach, das ist ja ein wundervoller Stuhl. Verkaufen Sie den? Na, der gehört am Kunden. Oh. Aber bitteschön, fahren Sie nicht mit Ihren Händen so über den Gobelin. Ich möchte nicht, dass Flecken hinkommen. Meine Hände sind sauber. Oh, hoffentlich. Aber warum ich gekommen bin? Ich bräuchte einen Bettkasten, der ganz genau eingepasst werden muss. Aber ich bräuchte ihn bald. Und da wollte ich Sie fragen... Ja, wissen Sie, Sachen, die pressieren, die nehme ich nicht an. Ich mag die Hetzerei nicht. Sind Sie von jemand hergeschickt worden? Nein, ich bin nur zufällig vorbeigekommen und habe Ihr Schild gelesen. Aha. Och, der Spiegelschrank hier gefällt mir auch sehr gut. Sowas bräuchte ich auch. Darf ich ihn mal öffnen? Na, lieber nicht. Das Glas von dem Spiegel, das ist nur lose, gell? Das... Au! Oh, jetzt habe ich mich an dem Glas geschnitten. Ja, das kommt davon. Ich hab's Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht überall hinlangen sollen. Sehen Sie nur, wie das gleich blutet. Ich blute ja bei jeder Kleinigkeit, gleich wie ein Schwein. So? Oh, und Taschentuch habe ich auch keines dabei. Bleib stehen! Tropfen Sie nicht das Blut da herum. Ich hol schnell ein Verbandszeug. Ja, sehr aufmerksam von Ihnen. Oh, ich muss mich direkt hinsetzen, sonst wird mir schlecht. Oh Gott, mir wird so schlecht. Also sowas, nein, sowas. So, es ist ja alles im Haus. Mhm. Um Himmels Willen. Was ist denn? Ausgerechnet auf den Stuhl haben Sie sich gesetzt mit Ihrer blutigen Hand da. Ja, hoffentlich haben Sie nichts hinbracht. Ach, wo? Ein Blut geht nämlich nur ganz schlecht wieder raus aus so einem Stoff. Bitte stehen Sie auf und halten Sie Ihre Hand da zu mir rüber, damit ich es verbinden kann. Aber wenn mir doch fast schlecht geworden wäre. Ah, da. Oh. Was ist denn? Da schauen Sie her. Was? Da haben Sie den Stuhl mit Blut volltropft. Wo? Mein Grat, an der hellsten Stelle von dem Gobelin. Ja, darf denn das sein? Aber das geht doch mit warmem Wasser wieder raus. Geben Sie mir warmes Wasser, ich wasche es wieder raus. Um Himmels Willen, nur das nicht. Da wird nichts rumgewischt. Da verdirbt man ja noch mehr, als man gut macht. Ja, am besten, ich rufe gleich die Reinigung an. Das wird nicht billig sein. Aber wahrscheinlich muss ich das ganze Polster herausnehmen, damit der Stoff gereinigt werden kann. Ausgerechnet daher müssen Sie das Blut bringen. Ich wäre Ihnen aber doch recht dankbar, wenn Sie mir das Pflaster geben könnten. Ja, da haben Sie es. Nein. Morgen wird der Stuhl abgeholt. Es tut mir ja wirklich leid, aber es wird sich ganz bestimmt der Blutfleck leicht entfernen lassen. Und Dankeschön für den Verband. Und auf Wiedersehen. Haltens! Ein Momentel einmal, gell? Den Flecken haben Sie reinbracht. Ja. Die Reinigung geht also auf Ihre Kosten. Sie entschuldigen schon. Ich hab's doch nicht absichtlich getan. Das glaube ich Ihnen schon. Aber ich habe jetzt so viele Umstände damit und ich muss das express reinigen lassen. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, dass Sie den Schrank nicht aufmachen sollen. Bitte schön, wegen der paar Pfennige streite ich mich nicht herum. Ich gebe Ihnen meine Adresse und dann können Sie mir die Rechnung schicken. Ja, so machen wir's. Da schreiben Sie Ihre Adresse ja da auf dem Block. Ja. Da. So gut. Hoppala, dass ich meine linke Hand verletzt habe und nicht meine rechte. So. Das soll Sichelhammer heißen. Aha. Geranienstraße 24. Geranienstraße? Bitte. Was ist denn das gleich wieder für ein Stadtviertel? Das ist gar nicht weit von hier, bei den neu gebauten Häusern. Ah, da ist es, Frau Sichelhammer. Aha. Ja, damit ist hoffentlich alles geregelt. Ja, alles gut. Und hoffentlich geht der Fleck raus. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja, viel Glück, Frau Sichelhammer. Wiederschauen. Ja, sowas. Also, da muss ich gleich die Reinigung anrufen. Ja, hoffentlich geht es raus. Blut auf dem Stuhl. Ah, da hättest du mal jemand zwicken dürfen, damit sie sich nicht hinsetzt. Ja, weißt du, wenn die Frau schon eine wehe Hand hat, dann kann sie doch nicht auch noch zwicken. Also, so boshaft können ja nicht mal Kobolde sein. Na ja, schon, aber also mal schauen, ob es die Reinigung annimmt. Man muss ja mal halt die Reinigung anrufen. Ja, also, muss ich mal telefonieren. Mal einen Großvater, ja. Der hatte auch mal gesagt, also eine Frau, die bereits eine Hand hat, die ihr wehtut, die darf man nicht. Zwicken. Schnellreinigung, Meiersmann. Schreinermeister Eder hier. Sie, Fräulein, können Sie mir helfen? Ich miss ganz schnell einen Blutflecken aus einem Gobelinbezug heraus, bevor er eintrocknet. Könnte ich es Ihnen gleich bringen, damit Sie gleich... Ja, das tut mir leid, wir können nichts mehr annehmen. Außerdem können wir gar keine Garantie übernehmen. Blutflecke, das ist ein bisschen eine heikle Sache und es kann sein, dass der Stoff leidet. Es tut mir leid. Ja, tut mir auch leid. Da haben wir jetzt die Bescherung. Kreuz, Birnbaum und Hollerstein kann ich mich jetzt da ärgern. Und die Frau, wie hat's denn gleich geheißen? Sichelhammer. Also gleich war es noch frech geworden. Du hättest sie viel mehr schimpfen müssen. Also so wie du den Pumuckl geschimpft hättest und in die Schublade hättest du sie sperren sollen, bis der Blutfleck herausgegangen wäre. Und dann hättest du vielleicht... Jetzt rufe ich noch eine andere Reinigung an. Ja. Und wenn ich alle Reinigungen, die es gibt, durchtelefonieren müsste. Der Meister Eder musste wirklich lange herumtelefonieren, bis er endlich jemand fand, der ihm versprechen konnte, sich gleich des Blutfleckens anzunehmen. Noch am Nachmittag sollte er den Bezug in das Geschäft bringen. Der Meister Eder atmete auf. Ja, bin ich froh. Aber es ist schon so, wie ich gesagt habe. Ich muss die ganze Polsterung rausnehmen. Ah, das hat mir noch gefehlt. So. Aber bevor ich das mache, muss ich unbedingt nur einen Tee trinken. Ich gehe in die Küche auf und stell schneller Wasser auf, gell? Ja. Und ich stelle mich selber vor dem Stuhl auf und gebe Acht. Und wenn jemand hereinkommt, dann zwicke und picke ich ihn so, dass er ganz weit von dem Stuhl wegspringt. Oder dass er am besten gleich wieder zur Werkstatt hinausspringt. Ich bin nämlich ein sehr großer Stühlebewacher. So, das Wasser wird bald kochen. Ja. Also wollen wir noch mal schauen, dass wir den Gobelin rausbringen. Da was? Kommt jemand über den Hof. Ui, ist das nicht... Also, das ja, um doch... Himmels Willen. Das ist ja der Herr Greiner. Das ist der Herr Greiner. Und der wird doch nicht seinen Stuhl schon holen wollen. Aber was machen wir denn jetzt? Zusperren. Einfach zusperren. Weißt du, dann kann er nicht mehr herein. Und wenn er nicht herein kann, ja, dann kann er auch nicht seinen Stuhl sehen. Und wenn er nicht den Stuhl sehen kann, dann kann er auch nicht den Flecken sehen. Unsinn. Und wenn er auch nicht den Flecken sehen... Unsinn, der sieht doch, dass da ein Licht ist. Schnell. Legen wir die heutige Zeitung da auf den Fleck. Ja. So, als ob die ganz zufällig draufliegen hätte. Draufliegen, ja. Aber du hältst die Zeitung fest, dass ja nicht runterfällt. Ja. Auch nicht, wenn der Stuhl bewegt wird. Ui, du weißt, ich werde die Zeitung so festhalten, dass es das reinste Haltefest wird. Jawohl. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich setze mich einfach auf die Zeitung drauf. So. Sei Start, er kommt. Ja. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, Herr Greiner, grüß Gott. Grüß Gott. Sie wollen doch nicht Ihren Stuhl. Nein. Also das dauert leider noch eine Weile. So? Ja, es ist doch mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Nein, ich komme gar nicht wegen dem Stuhl. Ich komme wegen dem Tisch, der dazugehört. Der müsste ein bisschen aufpoliert werden, wissen Sie? Freilich, das mache ich. Ich komme bei Ihnen vorbei nächste Woche, wann ich den Stuhl bringe. Nächste Woche erst. Früher geht's nicht, nein? Nein, leider. Ja, also gut. Sie haben halt immer viel zu tun, gell? Ja, sehr viel, wirklich. Sind's mir nicht böse, aber ich bin gerade mitten in einer Arbeit drin. Und ich geh schon, Herr Eder. Jirgel, weil ich da gerade eine Zeitung liegen sehe, was sagen's denn zu dem Überfall, hä? Der da in der Dingstraße noch, wie heißt das gleich wieder, ganz in der Nähe. Ich glaube, das ist ja die heutige Zeitung, die ja, da ja, liegt. Ja, ich hab's gelesen in der Dingstraße. Mir fällt's auch nicht ein. Aber ich weiß schon. Ja, gibt's jetzt sowas auch, dass mir die Straße nicht mehr einfällt. Ja. Mein Gedächtnis wird jeden Tag schlechter. Ja. Da muss ich jetzt direkt einmal nachschauen. Sie erlauben schon, dass ich einmal in Ihre Zeitung da hineinschaue, gell? Nein. Aber Herr Eder, was haben Sie denn? Es fällt uns auch doch so ein. Sie, war's nicht die Fasanstraße? Nein. Oder... Also die Fasanstraße war's nicht. Es war irgendwas mit O, glaube ich. Mit O? Ja. Oh. Schauen wir doch einmal nach. Ja, was ist denn mit der Zeitung los? Die pappt ja an dem Stuhl fest. Die Zeitung pappt? Die pappt die wirklich fest? Aber um Himmels Willen, Herr Eder, mein Stuhl. Sie werden doch nicht Leim oder sowas auf den wertvollen Stuhl. Nein. Nix da. Die Zeitung geht freilich ohne weiteres weg. Aber was ich... Was gehört vom Muggel, die geht weg. Da brauche ich bloß hier lange. Und schon ist sie weg. Also sehen sowas. Sie und die sitzt drauf. Ja, bequem sitzt man auf dem Stuhl. Wirklich sehr bequem. Ja, nicht jeder hat so einen bequemen Stuhl. Ja, schon, aber Herr Eder, wir wollten doch eigentlich in der Zeitung nach dem Straßennamen schauen. Ja, ich schaue schon. Im Sitzen schaut es viel leichter als im Stehen. Wollen Sie sich nicht auch wo hinsetzen, Herr Greiner? Nein, ich will mich ja hier nicht häuslich niederlassen, Herr Eder. Aber sagen Sie mal, sind Sie mir nicht böse. Ist Ihr Arbeitsschutz nicht doch ein bisschen schmutzig? Ich meine nur, der Stuhl ist doch sehr empfindlich. Nein, der Sturz ist ganz frisch. Ganz frisch. Na, ich weiß auf nicht. Auf welcher Seite ist jetzt gleich der Überfall gestanden? Also da wahrscheinlich da bei den Stadtnachrichten. Ja. Ja, das werden wir gleich haben. Wer doch gedacht, wenn wir die Straße nicht rausbrechen. Sieh, Herr Eder, Ihr Teekessel pfeift. Oh, lass uns den nur pfeifen. da steht's ja. In den frühen Nachmittagsstunden gelang es einem unbekannten Täter in einem Pelzgeschäft in der Thomasstraße. Thomasstraße, ja richtig. Jetzt wissen wir es ja, Gott sei Dank. Und Sie können Ihren Teekessel vom Feuer nehmen. Na, der Teekessel, der hört schon auf und außerdem pfeift er doch ganz schön. No, finden Sie nicht? Nein. Und ich muss das jetzt unbedingt zu Ende lesen. Ich habe gedacht, Sie haben so viel zu tun. Ach schon, aber wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich lese, dann lese ich, ja. Sie sind gut. Ja, also dann, Herr Eder, dann will ich nicht mehr länger stören. Aber, gell, es bleibt dabei. Nächste Woche, Herr Eder. Freilich. Also ich verstehe gar nicht, dass Sie der Teekessel nicht nervös macht, Herr Eder. Na, kein bisschen. Auf Wiederschauen, Herr Greiner. Bis nächste Woche. Auf Wiederschauen. Pumuckl! Pumuckl! Hast du was gesagt? Ich höre nichts, weil ich mir die Ohren zuhalte. Der Teekessel pfeift so scheußlich. Ja, warum hast du denn das Gas nicht abgedreht, damit die Pfeiferei aufhört? Weil ich mir nicht gleichzeitig mit zwei Händen zwei Ohren zuhalten und das Gas abdrehen kann. Das war einfach eine Hand zu wenig. Da brauchst du einen dreiarmigen Kobold. Ach, wenn du zugedreht hättest, hättest du ja die Hände an die Ohren nicht mehr braucht. Ja, nachher. Aber es war doch dauernd vorher. Und vorher, da habe ich eben zwei Hände für zwei Ohren immer und die ganze Zeit und dauernd gebraucht. Ah, mein Pummel. Ach, aber jetzt gieße ich den Tee auf und dann... Was hast du denn? Der Herr Greiner kommt noch mal über den Hof. Schnell, stell den Teekessel auf den Stuhl. Oder die Teetasse. Oder. Ja, sowas muss der jetzt noch einmal kommen. Was lege ich denn gleich hin? Das Telefonbuch. Ja, das Telefonbuch. Herr Eder, es tut mir furchtbar leid. Entschuldigen Sie, Herr Eder, dass ich Sie noch mal störe. Ja, bitteschön. Aber mein Gedächtnis, das ist also wirklich eine Katastrophe. Ja, sowas. Habe ich doch jetzt glatt den Zettel vergessen mit der Adresse von meiner Hemdenschneiderin. Na. Sie haben doch sicher ein Telefonbuch, ja. In dem ich mal schnell nachschlagen kann. Ja, aber... Ja, aber was ist denn, Herr Eder, was haben Sie denn? Nix. Aber wissen Sie, ich denke bloß, wenn Sie die Hemden im Laden kaufen, da ist nämlich gleich einer um die Ecken. Nein, im Telefonbuch, da fehlen nämlich ein paar Seiten. Ja, aber nachschlagen werde ich doch einmal können. Ja. Vielleicht ist der Buchstabe K noch vollständig. Kriechbaum heißt die Hemden. So, schnell, so, Krieg. Mein Gott, nochmal. Oh. Ja, bin ich jetzt da an die Kiste hingekommen? Mein Gott, alle Nägel liegen am Boden. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Eder. Ich helfe Ihnen natürlich, die Nägel einsammeln. Ja, das machen Sie. Ich schaue inzwischen unter Kriechbaum nach. Wie war gleich der Vorname? Gisela, glaube ich. Gisela. Während der Herr Greiner die Nägel auflas, die natürlich nicht er, sondern der Pumuckl hinuntergeworfen hatte, schlug der Meister Eder schnell im Telefonbuch nach, fand glücklich auch die Adresse der Schneiderin und legte schleunigst das Telefonbuch wieder auf den Stuhl. Es ging noch einmal gut. Der Herr Greiner verabschiedete sich, ohne etwas bemerkt zu haben. Der Herr Eder atmete auf. Ganze Aufregung bloß, weil die Frau nicht hat Acht geben können. Ja, weißt du was, wenn sich die Frau das nächste Mal schneidet, dann muss sie gleich weggehen, ohne Verband. Wir sagen ja einfach, wir haben viel zu viele schöne Stühle. Nein, ich bin ja gern hilfsbereit, aber das jetzt wirklich nicht braucht. Und jetzt schleunigst raus mit dem Stoff da und in die Reinigung damit. Der Meister Eder hatte Glück. Die Reinigung machte ihre Sache gut. Man sah von dem Blutfleck nichts mehr. Der Stoff hatte keinerlei Schaden genommen. Und da das Ganze express gegangen war, konnte der Herr Eder den Stuhl sogar pünktlich liefern. Soweit war alles in Ordnung. Aber dann kam doch noch ein dickes Ende nach. Und zwar mit der Frau Sichelhammer, von der ich schon am Anfang gesagt habe, dass sie nicht gerade ein Engel ist. Ja, also die Rechnung, die wäre jetzt schon der Frau Sichelhammer präsentieren. Ha, ist ganz schick geschmolzen. Sonderbehandlung und Express. 40 Magel. Ah, kommt aber trotzdem noch gut weg, die Frau Sichelhammer, weil ihm meine Arbeit gar nicht rechnet. Ja, und du meine fürchterlich große Arbeit. Weißt du, mit dem Festhalten von der Zeitung und dem Hinunterwerfen von den Nägeln, rechnen wir die auch oder rechnen wir die nicht? Ja, ist aber wahr. Die müssten wir eigentlich auch noch rechnen. Ja, weißt du, und die müssen wir ganz besonders hoch rechnen, mit 17 Mark. Ja, mindestens, ja. Aber wir wollen nicht so sein. Doch, ich schon. Ich will schon so sein. Weißt du was? Ja. Wenigstens Porto sparen wir. Geranienstraße ist ja nicht so weit, habe ich auf dem Stadtplan gesehen. Machen wir einen Spaziergang hin und holen uns das Geld gleich ab. Ja, machen wir wieder einen Spaziergang von dem Geld Schokolade kaufen. Und dann macht der Schokolade einen Spaziergang in meinem Magen. Ui, komm, gehen wir jetzt gleich spazieren. Ja, das ist eine schöne Idee. Der Meister Eder und sein Pumuckl gingen wirklich gleich los in die Geranienstraße. Das Haus Nummer 24 sah recht verwahrlost aus. Nicht einmal Namensschilder waren an der Haustüre angebracht. Mei, da dürfen wir jetzt das ganze Haus absuchen, in welchem Stockwerk die Frau Sichelhammer wohnt. Ja, guck doch mal gleich hier unten, ob hier unten Frau Sichelhammer wohnt. Ja, Parterre wohnt schon mal nicht. Aber dafür wohnt Parterre jemand, der Gemüse oder sowas ähnliches isst. Hm? Sauerkraut wahrscheinlich. Ja, Sauerkraut. Komm, schauen wir mal in den ersten Stock. Ja, vielleicht essen wir im ersten Stock Schokoladenpudding. Weißt du, dann klingeln wir und sagen, dass wir großen Schokoladenpudding-Hunger haben. Ja, klingeln tue ich schon, aber nicht wegen dem Pudding, sondern wegen der Frau Sichelhammer. Aber wart, da kommt gerade eine Person die Treppen runter. Entschuldigen Sie, in welchem Stockwerk wohnt denn da eine Frau Sichelhammer? Sichelhammer? Ja. Sichelhammer? Da wohnt keine Frau Sichelhammer. Nee. Im ganzen Haus nicht. Aber das ist doch die Hausnummer 24. Ja. Da ist der Zettel, wo mir's die Frau selber aufgeschrieben hat. Nein, also ich wohne seit 30 Jahren da herin. Da hat noch nie eine Frau Sichelhammer gewohnt. Auch nicht in Untermiete? Nein, in Untermiete, das weiß ich nicht so genau. Aber in unserem Haus haben sie nur im vierten Stock Untermieter. Ja, dann wird's schon im vierten Stock sein. Also, ich danke Ihnen schön, gell? Ja, bitteschön. Also, wenn ich gewusst hätte, dass die im vierten Stock wohnt, hätte ich ja gleich dann aufgeklingelt. Muss ich noch mit meinen alten Knochen bis im vierten Stock rauf? Ah, da hättest du lieber mit der Post geschickt. Hat die Post lauter junge Knochen? Ja, jüngere schon als meine. Sag mal, und werden die Postknochen nie alt? Doch, auch, Pumuckl. Aber die sind's Treppensteigen nachher schon gewöhnt. So, der Lappumuckl. Jetzt klingeln wir mal da mal an. Im vierten Stock, so. Was ist denn los? Entschuldigen Sie, wohnt bei Ihnen in Untermiete eine Frau Sichelhammer? Nein, hat auch noch nie eine da gewohnt. Ja, und nebenan? Haben die irgendwelche Untermieter? Nein, da herinnen hat noch nie jemand gewohnt, der so geheißen hat. Vielleicht im Hinterhaus, fragen Sie bitte da einmal nach. Ja, also Dankeschön. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, bitteschön, gerade beim Kaffee waren wir. Oder bei die Leute. Ja, Kinder, wahrscheinlich ahnt ihr es schon. Auch der Gang ins Rückgebäude nützte nichts. Und auch nichts die Nachfrage in einer Bäckerei. Weit und breit gab es keine Frau Sichelhammer. Die feine Dame hatte einfach einen falschen Namen und eine falsche Adresse angegeben. Ihr könnt euch vorstellen, wie enttäuscht der Meister Eder und wie wütend darüber der Pumuckl war. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als unverrichteter Dinge in die Werkstatt zurückzuspazieren. Dort sprang der Pumuckl wie ein, naja, wie eben ein richtiger Kobold hin und her. Was bin ich denn da gleich? Also da bin ich ja gleich so wütend, also noch wütend, da bin ich am Wut wütend. Ich muss schon selber sagen, das hätte ich nie gedacht. Was hättest du nie gedacht? Lasst sie helfen, richtet einen Schaden an und dann blitzt uns. Also schäbige Leid gibt's schäbige. Ach, du weißt, am liebsten, da würde ich durch alle Straßen sausen und die Frau Sichelhammer finden und sie so zwicken, dass sie eine Stunde lang wie ein Floh hüpft und dass sie gleich 14 und 30 Mark hergibt, nur damit sie nicht mehr so scheußlich hüpfen muss und weißt du, wie die schreien würde, weil ich sie nicht nur in die Hand zwicke, sondern ich zwick sie auch na, noch. Na. Sie auch noch. Ja, jetzt hör nur wieder auf. Nein, ich höre nicht auf. Oh, doch. Weil ich jetzt erst eine sehr gute Rache habe, jawohl. Also wenn sie schreit, dann flüstere ich ihr eine falsche Adresse von uns zu und dann, wenn sie die falsche Adresse hat, dann kann sie durch irgendein Haus sausen und uns suchen, jawohl. Und wir verbinden ihr nie mehr wieder die Hand. Na ja, zweites Mal wird sie sich kaum mehr bei uns schneiden. Oh Gott, das ist aber schade. Aber wir verbinden auch keine andere Hand mehr. Also wenn jemand anders sich bei uns schneidet, meine ich, weißt du, wir helfen überhaupt niemand mehr. Also Pumuckl, das ging ein bisschen zu weit. Warum? Helfen muss man immer, auch wenn der andere sich schäbig benimmt. Aber wenn dann so ein feiner Stuhl im Haus ist, dann lasse ich nie mehr jemand herein. Und du lässt niemand mehr herein, ganz gleich auf seine Hand oder seine Nase oder seine Haare oder ob irgendetwas blutet. Nein, nein, nein! Pumuckl! Pumuckl, komm, führ dich doch nicht so auf. Fast wärst jetzt an die See gekrumpelt. Wir werden nie mehr helfen. Wir sind keine Elfen. Und kommt jemand blutig, dann werde ich mutig. Was ist denn, Pumuckl? Mein Fuß! Was hast denn? Mein Fuß! Siehst du, das kommt von der Hin- und Herhupferei. Eisnagel ist drin. Ach, geh zu. Das kommt von dem Reißnagel. Blut. Ach, geh, das Kröpfel von dem bisschen Reißnagel. Ach, geh, Pumuckl. Na, tun wir nicht so wehleidig. Blut und tut so weh. Und noch ein ganzer Tropfen kommt jetzt dazu. Ja. Den musst du bitte gleich zubinden, sonst kommt vielleicht noch ein dritter Tropfen. Ja, ich verbinde schon. Und schnell, ganz schnell. Einen ganz besonders dicken Verband mache ich dir sogar hin. Ja, bitte, einen ganz besonders dicken Verband. Ja, ist ja gut, dass jemand hast, der dir hilft. Ja, das ist sehr gut, aber du musst den Verband auch schnell holen. Schau mal hier, es ist schon wieder ein fast halber Tropfen. Ja, ich laufe ja schon. Aber bis ich das Verbandzeug bringe, denkst du ein bisschen über was nach, ja? Was nachdenken? Über einen blutigen Reißnagelfuß? Na, ob's richtig ist, dass ich dir helfe? Denn ich bin doch auch keine Elfe. Was? Und kommt jemand blutig, dann werde ich wutig. Hast du nicht gerade so ein Gedicht gemacht? Ja, nicht gerade. Das habe ich vorhin gemacht. Und nicht über meinen blutigen Fuß, sondern über andere Leute blutige Finger. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Meinst? Ja, aua. Vielleicht fällt dir doch ein besseres Gedicht ein. Ich komme gleich mit Hans Applaus. Ja. Und wenn du ein besseres Gedicht weißt, dann schaue ich nach einem Stückel Schokolade als Trostpflaster obendrein. Ja, also so gleich kann ich ja auch kein anderes Gedicht machen. Höchstens ein ganz kurzes, also da muss ich jetzt mal schnell überlegen. So vielleicht, Blut tut nicht gut, Wut ruht. Oh ja, hallo, du kannst die Schokolade gleich mitbringen. Der Trost muss sofort ganz dick gepflastert werden. Der Pumuckl hat ein feines, rosarotes Pflaster auf seinen Fuß bekommen und das Stückchen Schokolade obendrein. Das hat zumindest sein Rachebedürfnis anderen Menschen gegenüber gemildert. Der schäbigen Frau Sichelhammer gegenüber blieb sein Groll erhalten. Wenn sie wieder auftauchen würde, dann würde er ihr allerlei antun, so dachte der Pumuckl, während er nicht so ganz vornehm schmatzend seine Schokolade verzehrte. Doch leider tauchte die Dame nie mehr wieder auf.